Pjotr Petrowitsch Luschin zum Beispiel, der, man kann wohl sagen, solideste von allen Mietern, war nicht erschienen, während Katharina Iwanowna noch gestern Abend aller Welt, das heißt Amalia Iwanowna, Poletschka, Sonjetschka und dem Polen erzählt hatte, dass dieser edelste und großmütigste Mann mit besten Verbindungen und mit Vermögen ein alter Freund ihres ersten Mannes, der im Hause ihres Vaters verkehrt habe, ihr versprochen hätte, alle Mittel in Bewegung zu setzen, um für sie eine bedeutende Pension zu erwirken. An dieser Stelle sei bemerkt, dass, wenn Katharina Iwanowna mit den Verbindungen und dem Vermögen anderer Leute prahlte, sie dies vollkommen uneigennützig, sozusagen nur aus übervollem Herzen tat, aus Freude, den Gelobten preisen und ihm einen größeren Wert verleihen zu können. Wie Luschin und wahrscheinlich seinem Beispiel folgend, war auch dieser, wie sie sagte, grässliche, abscheuliche Lebesjetnikow nicht erschienen. Was bildete sich der denn ein? Man hatte ihn bloß aus Gnade und weil er in einem Zimmer mit Pjotr Petrowitsch Luschin lebte und sein Bekannter war eingeladen, weil es doch peinlich für ihn gewesen wäre, ihn zu übergehen. Auch eine feine Dame und deren Tochter, eine überreife alte Jungfer, die erst seit 2 Wochen bei Amalia Iwanowna lebten, waren nicht erschienen. Sie hatten sich trotz ihres kurzen Aufenthaltes hier schon einige Male über den Lärm und das Geschrei in Marmeladows Zimmer beklagt, besonders wenn der Verstorbene betrunken nach Hause gekommen war. Das hatte Katharina Iwanowna durch Amalia Iwanowna bei einem Streit erfahren, wobei sie drohte, sie und die ganze Familie hinauszuwerfen und dabei aus vollem Halse schrie, sie belästige anständige Mieter, deren Schuhsohle sie nicht mal wert sind. Katharina Iwanowna hatte absichtlich beschlossen, diese Dame und ihre Tochter, deren Schuhsohle sie angeblich nicht wert sei, einzuladen, gerade weil jene bei zufälligen Begegnungen sich hochmütig abgewandt hatte, damit sie also wisse, dass man hier edler denkt und fühlt und sie einlädt, ohne sich des Bösen zu erinnern. Und damit sie sehe, dass Katharina Iwanowna von Hause aus nicht gewohnt sei, in solchen Verhältnissen zu leben. Das sollte ihnen allen bei Tisch unbedingt klargemacht werden. Und zugleich war beiläufig zu erwähnen, dass ihr verstorbener Vater beinahe Gouverneur gewesen sei und gleichzeitig indirekt zu verstehen zu geben, dass es keinen Grund dafür gab, sich bei Begegnungen abzuwenden, ganz abgesehen davon, dass so etwas überhaupt äußerst dumm wäre.